bis 22.03 Uhr. NDR Verkehrsservice. Keine Meldung, gute Fahrt. Enjoy! This is Enjoy. Residence in the Mix mit You Not Us. They say that love is the eighth world wonder. I try to get there through Beijing thunder. From Colorado to California, until you fell in my arms.

never told you. Should have loved you in my heart without my pride. Hold on to memories just to get me through the night. Cause I know that you're the best I'll ever find. Still chasing the good times now. You left on my light when I still wanna be someone to you. Heartbreak all that I made me. Stay high cause I'm in too deep. It all just ended too soon. Just as I suspected, no one really gets over me. In the mix. Euer Party Warm-up mit den Enjoy Residents. We'll be right back. so close that I can almost taste it. You left a mark and now I'm tainted. Never loved someone so much, so faded, so faded, faded. immer lauter. Euer Party-Warm-Up mit den Enjoy Residents. Jetzt, You Not Us in the Mix. Partys sind Homepartys. Mit den Enjoy Residents. Jetzt, You Not Us in the Mix. Im Sturz durch Raum und Zeit, Richtung Unendlichkeit. Fliegen Motten in das Licht, genau wie du und ich. Von der Angst und der Liebe. ab für die Nacht. Die Enjoy Residence in the Mix. Jetzt mit You Not Us. Don't say that you're sorry, 'cause I still want you to hold me. Nobody had told me that we were born to be lonely. No signs and no warning, guess it's the end of the story. Nobody had told me that we were born to be lonely, lonely, lonely, lonely, lonely. Everybody's out to get some, but you're on my mind, I'm hanging on, even when the light is long gone. Don't say that you're sorry, 'cause I still want you to hold me. Nobody had told me that we were born to be lonely. No signs and no warning, guess it's the end of the story. Born to be lonely. I can see it in your eyes. There's something. der Cut, steht kein Preis drauf. Zwar nie weg, wenn ich zwei Wein kauf. Wir gehen Crash out wie ein Kreislauf. Bro will ballern, ich sag Scheiß drauf. Steck für Schleimhaut, ich hol mir einen Drink. Benehm mich wie ein kleines Kind. Der Monster glaubt, dass Noah spinnt. Eins gegen eins, doch er gewinnt. Hold tight, it's about time. We don't unwind. Let it out loud, and give me waterfall. Ich hab es wieder mal geschafft, lass voll verklatscht durch die Stadt. Die Uhren dröhnen noch von dem Krach. Nachts wach, so wie Mako. Shit, mein Handy hat kein Akku. Weder Jacke und kein Sakko. Nike Shocks, ey, was für Lackschuh. Du pullst meine Trigger, ich komm zu dir, schnelle Welle. Eiskalt wie ein Blizzard, aber hot so wie der Devil. Vor dir war ich ein Wichser, schieb jetzt Filme wie bei Pixar. Doch ich finde deinen Channel und du gibst mir Wasserfälle. Enjoy Residence in the Mix. Samstag wieder ab 20 Uhr und jederzeit als Stream in der Enjoy App. Enjoy the music.